Ich höre mir den Minister an am Vormittag. Und dann kommt noch ein zweiter dran am Nachmittag. Und dann der Kanzler noch, ich wette, abends um 7:30. Ich höre das ganze Kabinett bis mitten in die Nacht. Militärmusik gibt's sehr früh am Vormittag. Ein nationales Potpourri am Nachmittag. Ein deutsches Lied aus deutschem Mund abends um 7:30. Ich tanze mich national gesund bis mitten in die Nacht.